Meine Hände, meine Arme, meine Beine, mein Körper, mein Kopf. Das Unveränderliche, Unzerstörbare, selbst ich, der Mittelpunkt, der Kern, der Zellkern der gesamten menschlichen Zellkultur. Bin ich, ist ich in jeder Zelle. Wohl kaum ist ich die Summe des genetischen Materials. Als wäre die Musik im Schaltplan des Radios. Gibt es Überflüssiges oder Festgewordenes, das sich abstreifen lässt, das sich abwerfen lässt wie Ballast, wie Sandsäcke aus einem Freiballon? Schicht für Schicht Epidermis, Mesenchym und Lederhaut, Fasern, Muskeln, Sehnen, Fleisch, Kapillare, Venen, Adern, Fettgewebe, Nervenbahnen, Knochen, Mark, Gebein. Und wo oder was ist übrig? Das Ich behauptet, solange eine Zunge, eine fuchtelnde Hand noch ich behaupten kann. Das, wenn möglich, auch noch kopflos behauptet, wie Cephalophoren mit einem Hieb einen Kopf kürzer. Das, was passiert in der Liebe, die Entgrenzung, das Ausufern oder die Betäubung, bis zu einem Punkt, dem Punkt, wo nur noch etwas übrig bleibt. Die taube Nuss, die sich nicht entwickelt hat, überhaupt Entwicklung, als wäre etwas aufgewickelt, Ariadnes Faden. Der zur vollen Länge ausgestreckt, verbraucht werden müsste. Immer an der Wand lang ist todsicher der Weg aus dem Garten, dem Irrgarten. Ich irre zum Zeitvertreib. Als würde sich sonst die Zeit auf mich stürzen, wie ein aasfressendes Tier. Redo! Redo! Gänse einköcheln. Seht, Skandal, wir sind die, die ihr erst sein werdet. Wir sind da, ihr nicht. But death stays hated to all of human nature. It tears down hope almost to the ground. Damit die Götter sterben, regelmäßig und in zeitlich klassischen Proportionen. Der goldene Schnitt durch die Kehle eines verehrbaren Himmelskörpers, der daraufhin sein göttliches Blut in kurzen Stößen in den himmlischen Sommermorgen, weil es immer Sommer ist, verschießt. Bis Mann, Frau, ich eingeschlossen, sagen kann, endlich, unendlich, in Ruhe gelassen. Aber beweglich. Zu lernen.